Erster Glaube bedeutet, dass man auf Dinge hofft und daran glaubt, auch wenn man sie nicht sieht. Zweiter, früher haben Menschen durch ihren Glauben gezeigt, was gut ist. Dritter, wir glauben, dass Gott die Welt gemacht hat. Er hat alles mit seinem Wort gemacht. Dinge, die wir sehen, sind aus Dingen entstanden, die wir nicht sehen. Vierter, Abel glaubte und gab Gott ein besseres Geschenk als Kain. Gott hat gezeigt, dass Abel gut war. Auch wenn Abel tot ist, spricht sein Glaube noch immer. Fünfter, Henoch glaubte und wurde von Gott weggenommen. Er starb nicht, sondern ging direkt zu Gott. Gott hat gezeigt, dass Henoch ihm gefallen hat. Sechster, ohne Glauben kann man Gott nicht gefallen. Wer zu Gott kommt, muss glauben, dass es ihn gibt. Und er muss glauben, dass Gott die belohnt, die ihn suchen. Siebter, Noah glaubte und hörte, dass eine große Flut kommen wird. Er baute ein großes Schiff, um seine Familie zu retten. So hat er gezeigt, dass die Welt schlecht war. Und er hat Gottes Anerkennung bekommen, weil er geglaubt hat. Achter, Abraham glaubte und gehorchte Gott. Er verließ seine Heimat und ging in ein anderes Land. Er wusste nicht, wohin er gehen sollte. Neunter, Abraham glaubte und lebte in einem fremden Land, das Gott ihm versprochen hatte. Er wohnte dort in Zelten mit Isaak und Jakob. Gott hatte ihnen allen das Land versprochen. Zehnter, Abraham wartete auf eine Stadt, die Gott gebaut hat. Diese Stadt hat feste Mauern und Gott ist der Baumeister. Elfte, Sarah glaubte auch. Obwohl sie alt war, bekam sie ein Kind. Sie glaubte, dass Gott sein Versprechen halten wird. Zwölfter, so bekam Abraham, obwohl er schon alt war, viele Nachkommen. Sie waren so zahlreich wie die Sterne am Himmel und der Sand am Meer. Dreizehnter, alle diese Menschen sind gestorben und haben nicht alles bekommen, was Gott versprochen hatte. Aber sie sahen es von Weitem und freuten sich darauf. Sie sagten, dass sie nur Besucher auf der Erde sind. Vierzehnter, wenn sie das sagen, zeigen sie, dass sie eine Heimat suchen. Fünfzehnter, wenn sie an das Land dachten, aus dem sie gekommen waren, hätten sie zurückgehen können. Sechzehnter, aber sie wollten ein besseres Land, ein Land im Himmel. Darum schämt sich Gott nicht, ihr Gott zu sein. Er hat für sie eine Stadt vorbereitet. Siebzehnter, Abraham glaubte und war bereit, seinen Sohn Isaak zu opfern. Gott wollte sehen, ob Abraham ihm wirklich glaubt. Isaak war Abrahams einziger Sohn und Gott hatte ihm versprochen, dass Isaak viele Nachkommen haben wird. Achtzehnter, Gott hatte Abraham gesagt, deine Nachkommen sollen durch Isaak kommen. Neunzehnter, Abraham dachte, dass Gott Isaak sogar von den Toten zurückbringen kann. Darum bekam er Isaak zurück, wie aus dem Tod. Zwanzigster, Isaak glaubte und segnete Jakob und Esau für die Zukunft. 21. Jakob glaubte und segnete Josefs Söhne, als er starb. Er betete und stützte sich auf seinen Stock. 22. Josef glaubte und dachte an die Zeit, wenn die Israeliten aus Ägypten weggehen werden. Er sagte, was mit seinen Knochen geschehen soll. 23. Moses wurde geboren und seine Eltern versteckten ihn 3 Monate lang. Sie glaubten und sahen, dass er ein schönes Kind war. Sie hatten keine Angst vor dem Befehl des Königs. 24. Moses glaubte und wollte nicht als Sohn der Tochter des Pharao gelten, als er groß war. 25. Er wollte lieber mit Gottes Volk leiden, als für kurze Zeit sündigen und Spaß haben. 26. Er dachte, dass es besser ist, für Christus beschimpft zu werden, als alle Schätze Ägyptens zu haben. Er freute sich auf die Belohnung von Gott. 27. Moses glaubte und verließ Ägypten. Er hatte keine Angst vor dem Zorn des Königs. Er hielt sich an Gott, den er nicht sehen konnte, als ob er ihn sehen würde. 28. Moses glaubte und feierte das Passafest. Er befahl, Blut an die Türrahmen zu streichen, damit der Todesengel die ältesten Söhne der Israeliten nicht tötet. 29. Die Israeliten glaubten und gingen durch das Rote Meer, als ob es trockenes Land wäre. Die Ägypter versuchten es auch, aber sie ertranken. 30. Die Mauern von Jericho fielen, weil die Israeliten glaubten. Sie waren 7 Tage lang um die Stadt gegangen. 31. Die Frau Rahab glaubte und wurde nicht getötet, als die Stadt zerstört wurde. Sie hatte die Kundschafter freundlich aufgenommen. 32. Was soll ich noch sagen? Ich habe nicht genug Zeit, um von Gideon, Barak, Simson, Jephtha, David, Samuel und den Propheten zu erzählen. 33. Sie glaubten und besiegten Königreiche. Sie taten, was richtig war. Sie bekamen, was Gott versprochen hatte. Sie verschlossen den Rachen von Löwen. 34. Sie löschten Feuer. Sie entkamen dem Schwert. Sie wurden stark, obwohl sie schwach waren. Sie waren stark im Krieg und besiegten feindliche Armeen. 35. Frauen bekamen ihre Toten durch die Auferstehung zurück. Andere wurden gefoltert und wollten nicht frei sein, weil sie auf eine bessere Auferstehung hofften. 36. Wieder andere wurden verspottet und ausgepeitscht. Sie wurden gefesselt und ins Gefängnis geworfen. 37. Sie wurden gesteinigt, gefoltert, zersägt und mit dem Schwert getötet. Sie trugen Kleidung aus Tierfellen. Sie waren arm, wurden schlecht behandelt und litten. 38. Die Welt war nicht gut genug für sie. Sie irrten in Wüsten und Bergen umher, in Höhlen und Löchern in der Erde. 39. Alle diese Menschen haben durch ihren Glauben gezeigt, was gut ist. Aber sie haben noch nicht alles bekommen, was Gott versprochen hat. 40. Gott hatte etwas Besseres für uns geplant. Sie sollten nicht ohne uns vollkommen gemacht werden.